zehnte Gebot, das neunte haben wir schon im sechsten zusammen besprochen, hier macht das zehnte Gebot extra. Normalerweise mit dem siebten zusammen. Was verbietet uns das zehnte Gebot? Du sollst nicht begehren deines Nächsten gut. Das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut, verbietet die Begierde, dem Nächsten das Gut zu nehmen und die Begierde, sich fremdes Gut auf ungerechte Weise anzueignen. Wir werden die Börsen zusperren, im Großen und Ganzen, jedenfalls so wie sie heute gehandhabt werden, benutzt werden. Es geht nur um Gier und Begierde. Sich fremdes Gut durchaus auch auf ungerechte Weise anzueignen. Dazu braucht man eigentlich nur Märkte und andere Umschlagplätze halt. Aber die heutigen Geld- und Börsengeschäfte können nicht bestehen vor der christlichen Moral, das ist sicher. Sind auch die meisten Börsenmakler nicht Christen, muss man auch dazu sagen, obwohl ich nicht sagen darf, was sie sind. Das wäre dann schon wieder rassistisch.